Herr, ich will dir allzeit danken, denn du bist nun mein. Du gabst mir ein neues Leben und ich bin jetzt dein. Weil es singt in meinem Herzen, hab ich Ruhe, die besteht. Heute will ich Jesus preisen, weil er täglich mit mir geht. Danke, du bist mein, danke, du bist mein, denn es singt in meinem Herzen, danke, du bist mein. Herr, ich will dir allzeit danken, du beschenkst mich so, denn dein Führen und dein Sorgen macht mich frei und froh, weil es singt in meinem Herzen, hab ich Liebe, die besteht. Heute will ich Jesus preisen, weil er täglich mit mir geht. Danke, du bist mein, danke, du bist mein, denn es singt in meinem Herzen, danke, du bist mein. Herr, ich will dir allzeit danken, denn du bist nicht fern, weil ich mit dir auferstanden leb ich in dem Herrn. Weil es singt in meinem Herzen, hab ich Freude, die besteht. Heute will ich Jesus preisen, weil er täglich mit mir geht. Danke, du bist mein, danke, du bist mein, denn es singt in meinem Herzen, danke, du bist mein.